Lektion 9. A2a. So, dann legen wir mal los. Darf ich Ihnen unsere neue PJlerin Frau Steffens vorstellen? Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Howe mein Name. Haben Sie schon Erfahrungen in der Inneren gemacht? Ja, ich habe ein Auslandspraktikum in Indien gemacht. Das war bestimmt interessant. Also, dann wollen wir mal anfangen. Selbstverständlich, Schwester Anne. Wen haben wir denn als Ersten?